Und wir setzen unser Programm für die Grundschule jetzt fort mit Rhythmen zum Mitmachen. Diesmal am Beispiel eines japanischen Liedes. Herzlich willkommen wieder bei unseren Rhythmen zum Mitmachen. Heute geht es um fernöstliche Klänge, zu denen geklatscht oder getrommelt werden soll. Tokio, so heißt unser Lied, und es kommt, wie der Name schon verrät, aus Japan. Für alle, die unsere Sendereihe noch nicht kennen, sei zu Anfang kurz gesagt, worum es geht. Im Laufe der Sendung werden verschiedene Rhythmen vorgestellt, die zu einem Musikband geklatscht oder getrommelt werden sollen. Die Rhythmen sind unterschiedlich schwierig, sodass sich jeder einen Rhythmus heraussuchen kann, der ihm gut liegt. Wer will, kann aber auch bei allen mitmachen. Fangen wir doch gleich mal an und dann wird jeder gleich sehen, wie der Hase läuft. Hier ist, erstmal zum Anhören, Rhythmus Nummer 1. Gespielt auf der Bassdrum, der großen Trommel, wie ihr sicherlich wisst. Ich glaube, dieser Rhythmus ist nicht allzu schwierig. Von 4 Schlägen, 1, 2, 3, 4, klatscht man immer nur den ersten und den dritten Schlag mit. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Auf 2 und auf 4 sind Pausen. Für alle, die nicht so gerne zählen, gibt es auch noch einen kleinen Rat. Man kann anstatt des Zählens auch passende Wörter sprechen oder denken. Zum Beispiel jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Wer will, kann es gleich mal zur Musik ausprobieren. Nach dem Klatschen nun das Trommeln. Wir haben ja für alle Rhythmen, die wir vorstellen, auch immer ein geeignetes Bastelschlagzeug. Es besteht aus Teilen, die sich jeder einfach und schnell besorgen kann. Wer bei uns schon einmal mitgemacht hat, wird sich bestimmt noch erinnern, womit wir die große Trommel oder auch Bassdrum immer ersetzt haben. Nämlich ganz einfach durch eine leere Waschpulvertrommel, deren Boden man mit einem Kochlöffel anschlägt. Und damit ist auch schon der erste Teil geschafft. Ich hoffe, viele haben gleich mitgemacht und Lust auf mehr gekriegt. Denn hier kommt schon als nächstes Rhythmus Nummer 2. Aufmerksame Zuhörer haben nun sicher gleich bemerkt, dass sich bei diesem Rhythmus ein tiefer und ein hoher Ton ständig abwechseln. Das ist natürlich kein Zufall. Die nächste Aufgabe nämlich besteht darin, mit der linken und der rechten Hand abwechselnd auf eine Tischplatte zu klopfen. Also links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Genau passend zu den hohen und tiefen Tönen. Das Bastelschlagzeug für diesen Rhythmus ist schon etwas aufwendiger herzustellen. Man braucht erstmal zwei gleich große Flaschen. Zum Beispiel zwei große Mineralwasserflaschen, dann noch zwei Bleistifte, einen Messbecher und natürlich Wasser. Mit dem Messbecher füllt man nun circa ein Viertel Liter Wasser in die eine Flasche und dann einen halben Liter in die andere. Und dann kommt das große Experiment. Man schlägt mit einem Bleistift gegen beide Flaschen. Und was hören wir? Die eine klingt tiefer und die andere höher. Es empfiehlt sich natürlich nicht, zu doll gegen die Flaschen zu hauen. Lieber mit ein bisschen Gefühl. Nach dem Test werden die Flaschen auf einen Tisch gestellt. Am besten links die tiefe und rechts die hohe. Also nicht die tiefe Flasche, sondern die vom Ton her. In jeder Hand nimmt man dann einen Bleistift und, wie bei richtigen Schlagzeugern, wird nun abwechselnd angeschlagen. Die linke Hand beginnt. Hat auch das geklappt, können sich die Spieler an den Waschpulvertrommeln schon mal mit den Spielern am Flaschenschlagzeug zusammentun. Denn Rhythmus Nummer 1 und Rhythmus Nummer 2 kann man auch gleichzeitig spielen. Und zwar am besten, indem man mit Nummer 1 beginnt. Und Nummer 2 hinzukommen lässt. Klingt doch schon ganz gut, ne? Aber trotzdem, weiter geht's mit Rhythmus Nummer 3. Einem Rhythmus, der Akzente setzt. Man kann auch sagen, er betont eine ganz bestimmte Stelle in einem Takt. Diese ganz bestimmte Stelle ist dann immer der erste Schlag von 4 Schlägen. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, jeder kann das gleich mitklatschen. Der Rhythmus klingt dann zwar noch ein bisschen trocken, das ändert sich aber gleich, wenn nun wieder Musik hinzukommt. Für Rhythmus Nummer 3 nur noch Basteltipp Nummer 3. Für das nächste Schlaginstrument braucht man vielleicht nur in die eigene Hosen- oder Jackentasche zu greifen. Gefragt sind natürlich nicht alte Taschentücher, sondern ein Schlüsselbund. Je mehr Schlüssel dran sind, desto besser. Man hält das Schlüsselbund einfach am Ring fest oder am Anhänger und schlägt mit einem Bleistift dagegen. Ihr habt gehört, genau wie vorhin, wieder auf 1 in jedem Takt. Wer hätte gedacht, dass ein Schlüsselbund auch Musikinstrument sein kann? Aber bleibt zum Schluss noch Rhythmus Nummer 4. Er ist am schwierigsten und ich möchte eigentlich sagen, wer ihn auf Anhieb nachklatschen kann, der hat großes Lob verdient. Hier ist er. Erstmal zum Anhören. Gar nicht mal so einfach. Aber dieser Rhythmus ist deshalb so schwierig, weil er über 2 Takte geht und außerdem noch Pausen hat. Was das heißt, will ich gleich erklären. Im ersten Takt werden von 4 Schlägen, 1, 2, 3, 4, immer nur der dritte und der vierte Schlag mitgeklatscht. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Im zweiten Takt ändert sich das. Jetzt wird nur noch der dritte Schlag mitgeklatscht. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wechselt man nun den ersten Takt immer mit dem zweiten ab, hat man den ganzen Rhythmus. Ich mach's mal vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt tun mir die Hände schon fast weh. Aber ich gebe zu, man muss dabei schon mächtig aufpassen. Denn nur mit viel Aufmerksamkeit kann man es schaffen. Am besten, jeder probiert es für sich selbst erstmal aus. Wer will, kann aber auch zuhören. Hier ist noch einmal der Rhythmus. Musik kommt gleich dazu. Zuletzt noch unser Basteltipp für Rhythmus Nummer 4. Er ist einfach, aber wirkungsvoll. Man braucht nichts weiter als zwei Holzkochlöffel, die man gegeneinander schlägt. Na, so. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die meisten hängen jetzt noch nicht müde in den Seilen. Denn gleich gibt's nochmal Gelegenheit für ein abschließendes Schlussgetrommel. Hier ist nochmal Tokio in voller Länge. Viel Spaß dabei und tschüss bis zum nächsten Mal im Schulfunk. Rhythmen zum Mitmachen, eine Sendung von Isabella Weitzel, Redaktion Dieter Möller-Behlmer. Nach unserem 25-Minuten-Programm für die Grundschule jetzt noch ein Hinweis. Was machen Sie Montag? Wie bitte? Montag! Was? Da gibt's Playback! Was? Playback! Oh! Musik zum Mitmachen. Montag, 15.30 Uhr auf NDR 3. Mit der letzten Folge unserer Serie über China wenden wir uns nun wieder an unser zeitgeschichtlich interessiertes Hörerpublikum. Die neuen Wege des alten Genossen Dang. Ein Bericht von Ulf Dammann aus dem China von heute. Der Pekinger Bahnhofsvorplatz. Da stand ich also an einem schwülheißen Sommertag, müde und kaputt von 48 Stunden Bahnfahrt im überfüllten Zug von Kanton nach Beijing, wie Peking eigentlich heißt. 2 Tage auf einer schmalen, harten Sitzbank. Das schlaucht. Die Liege- und Schlafwagenkarten waren restlos ausverkauft gewesen. Und auch diese Fahrkarte hatte ich nur mit Glück und entschlossenem Ellenbogeneinsatz gegen die ewig drängelnden Chinesen ergattert. Noch gibt es viel zu wenig Züge in China, aber immer mehr Chinesen reisen. Unser Abteil war vollgepfropft mit Menschen und allen möglichen Gepäckstücken, dass man sich kaum rühren konnte. Und doch war es eine wunderbare Reise. Für uns paar Ausländer im Zug. Die Chinesen hatten uns nicht nur bestaunt, verwöhnte Langnasen in der harten Sitzplatzklasse, gab's denn sowas? Sie hatten uns auch freundlich und liebevoll besorgt in den Kreis der Fernreisenden aufgenommen, uns zu Tee, Gebäck und Früchten eingeladen. Miteinander gesprochen hatten wir in einem Mischmasch aus Englisch, Chinesisch, Händen und Füßen. Kommuniziert hatten wir mit den Augen und dem Herzen, mit Blicken, Lächeln, Gästen. Und nun stand ich also hier vor dem massigen großen Bahnhofsgebäude aus den 50er Jahren, aus dem unentwegt Menschenströme quollen, in das immer neue Massen drängten. Auf dem Platz lagerten Wartende, hockten auf dem Boden, umringt von Koffern, Körben, Kartons, von Säcken und Beuteln und vielerlei Behältern und Gefäßen. Die meisten von ihnen schienen mir Bauern zu sein, die nach einem Einkaufsaufenthalt auf ihren Zug nach Hause warteten. Viele trugen noch die blauen und grünen Maujacken, die ich von den Fotos kannte und die meisten Großstädter heute ziemlich altmodisch finden. Das war doch... Ja genau, der Osten ist rot. Das Lied, das während der Kulturrevolution ständig aus allen Lautsprechern getönt hatte, in dem Mao mit der Sonne verglichen wurde. Das gab es also noch. War die Musik im Zug dann doch nicht typisch gewesen für das moderne China? Tja, das war tatsächlich Heinche, mitten in China. Gingen die westlichen Einflüsse, von denen in den vergangenen Jahren zu hören war, also tatsächlich so weit, fehlte bloß noch Heino. Wenn ich da an die Zeit nach 1966 zurückdachte, die Zeit, in der mein China-Bild geprägt worden war, rote Garden in Reih und Glied, das rote Büchlein in die Luft gereckt, der große Vorsitzende Mao Zedong, Volkskommunen, emsige blaue Ameisen. Jetzt brauchte ich erst einmal ein Hotelzimmer. Man hatte mir das Guanghua Hotel empfohlen. Also schleppte ich meine Taschen im Zickzackkurs um die hockenden Leute herum zur Bushaltestelle und zwängte mich in die Linie 9. Nach 20 Minuten Fahrt, vorbei an flachen, älteren Häusern mit Geschäften, dann an fertigen und halbfertigen neuen Hochhäusern, modernen Hotels, Straßenmärkten, stieg ich vor dem Hotel aus. Geschafft. Naja, fast. Denn erst nach langem Warten, höflichen Diskutieren, Bitten, Rückfragen beim staatlichen Reisebüro, mehreren Ablehnungen, lag ich endlich im Bett. In einem ganz normalen Hotelzimmer, das genauso gut in Berlin oder London hätte sein können. Stadtbummel durch Peking. In der Innenstadt herrscht Gedränge. Auf den Straßen wie in den Läden und Warenhäusern. Das Warenangebot ist reichhaltig. Sogar viele der Sony-Geräte, die auf einer riesigen Plakatwand angepriesen werden, kann kaufen, wer das Geld dazu hat. Ein Städter verdient in China etwa zwischen 70 und 150 Mark. Und viele der modernen Elektrogeräte kosten einen oder mehrere Monatslöhne. Trotzdem wird gekauft. Kleidung ist billig und die meisten anderen Dinge des Alltags ebenfalls. Vieles ist aus Plastik, aber gerade deshalb so begehrt. Plastik, das ist Fortschritt. So wie damals bei uns in den 50er Jahren. Ich bummle weiter. Die Menschen gehen langsamer hier als in Hamburg oder Berlin. Es ist weniger hektisch, auch auf der Fahrbahn, die sich Radfahrer und Motorisierte gütlich teilen. Halbe-halbe etwa. Fliegende Händler verkaufen Eistüten. Schleckend hocke ich mich auf das Straßengeländer, betrachte mir die Passanten. Blaue und grüne Jacken und Hosen sind in der Minderheit. Die Männer scheinen weiße Hemden über der Hose getragen zu bevorzugen. Die Frauen kleiden sich bunter, Blusen, Röcke. Die Zeit der blauen Ameisen ist vorbei. Endgültig. Ebenso wie die Zeit, in der Ausländer zwar neugierig beäugt, aber bestimmt nicht angesprochen wurden. Meist sind es junge Männer, die einen ansprechen. Und sie haben viele, manchmal überraschende Fragen. Woher kommen Sie? Deutschland. Ost oder West? West, gut. Gefällt Ihnen China? Was halten Sie von Nixon? Ein guter Mann, nicht wahr? Gibt es freien Sex in Deutschland? Ist Homosexualität erlaubt? Was halten Sie von Deng Xiaoping? Und was halten Sie vom neuen Kurs? Frage ich zurück.